Dann eben die Papierimporte aus Kanada. Diese Akte ist nicht hier. Es ist noch nicht sehen und der Archivar hat alles unter Verschluss. Dann verbinden Sie mich mit meiner Frau, Senorita. Haben Sie nicht gehört? Verzeihung, Herr Diplom-Ingenieur, aber könnten Sie mir bitte die Nummer geben? Senorita Malena, ich kenne Ihre Telefonnummer auswendig. Wie ist es möglich, dass Sie meine nicht kennen? Sie sind seit 6 Monaten hier, exakt den 12. Teil einer Präsidentschaft. Sie verbinden mich 2 oder 3 Mal täglich mit meiner Frau. Leiden Sie unter Gedächtnisschwund? Ja, so gut. Verschwinden Sie. Mach das selbst. Gut. Ich bin heute früh mit der ersten Maschine aus Monterey gekommen. Ich musste sofort zu einem politischen Frühstück. Geht's dir gut, Liebling? Gut. Wann sehe ich dich? Um 2 habe ich ein Essen. Denk bitte dran, dass wir heute Abend bei den Orsettis eingeladen sind. Gegen 8 komme ich und zieh mich um. Sei bitte fertig. Ich komme nicht mit, Felix. Warum denn nicht?